willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 45, 2014, Eroberung der Privatsphäre. Ja, jetzt würde ich ja gern dieses Conquest of Paradise im Hintergrund laufen lassen, aber ja, tja, das geht natürlich nicht, ja. Wäre noch schöner, ja, wenn man das einfach so machen dürfte. Ja. Shadow Crypt Chrome Extension, das ist eigentlich der Punkt, der mich dazu gebracht hat, einen solchen Titel Eroberung der Privatsphäre nehmen, denn was macht Shadow Crypt? Diese Chrome-Erweiterung, also für den Chrome-Browser, verschlüsselt einfache Textnachrichten, die dann wiederum geeignet sind, um beispielsweise bei Twitter als Facebook-Updates oder eben als kurze E-Mails und so weiter, ja, oder große E-Mails, verschickt zu werden, verschlüsselt eben. Ist eigentlich nichts Besonderes. Das kann man mit verschiedensten Tools eigentlich schon ganze Zeit über machen, ja, also da gibt's hier für die Command-Line praktisch für Linux viele Sachen, auch mit GBG geht das natürlich, sogar auch also symmetrisch, das heißt, man muss eben dann das Passwort haben. Und genau so eine symmetrische Verschlüsselung ist praktisch Shadow Crypt. Das Besondere ist eben, dass es mit dieser Extension direkt im Browser integriert ist und somit auch wahrscheinlich endlich mal auch genutzt werden kann von den normalen Benutzern. Das heißt, man schreibt einen Text, ja, kann dann mit diesem Plugin das ganz leicht verschlüsseln, ja, quasi Rechtsklick verschlüsseln, und damit ist dann der Inhalt nur noch lesbar für die Leute. Und jetzt ist natürlich diese Sache bei der symmetrischen Verschlüsselung, ist nur noch sichtbar für die Leute, die den Schlüssel haben. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass es generell eine sichere Methode ist, denn wenn so ein Schlüssel weitergegeben werden muss und nur dieser eine Schlüssel existiert, bei symmetrischen Verschlüsselungen wohlgemerkt, dann dauert es nicht lange, bis eben so ein Schlüssel bekannt wird, so eine Passphrase, ja, und das war's dann eben. Ja. Während es ja bei der asymmetrischen Verschlüsselung so ist, dass man mit dem Schlüssel des Gegenübers verschlüsselt. Das ist natürlich nicht geeignet dafür, wenn man hier jetzt eine größere Gruppe von Menschen etwas schicken möchte, verschlüsselt, oder eben auf Social Networks eine Nachricht, die eben nicht jeder lesen kann, sondern nur die Leute mit dem entsprechenden Schlüssel bzw. mit dem entsprechenden Passwort. Denn so funktioniert das. Nehmen wir mal an, ich nehme als Passwort bla bla bla 5, ja. Und dann sage ich das meinen Bekannten, hör mal zu, wenn du von mir mal eine verschlüsselte Nachricht siehst bei Twitter oder bei Facebook, ja, also das ist dann nur noch blödsinniger Buchstabensalat, dann probier's mit Shadow Crypt Extensions zu entschlüsseln, Passwort ist bla bla bla 5. Ja, und dann sehen die das, geben das ein und dann wird das gezeigt ohne, also in Klartext, so wie ich das eben eingegeben habe. Während die anderen Nutzer bei Twitter, die eben dieses nicht haben, dieses Kennwort, nur eine wirre Zahlenbuchstabenkette sehen. Ja. Wie gesagt, das System, die Idee ist überhaupt nicht neu, das ist uralt, das System. Unter Linux gibt es so etwas schon Ewigkeiten, ja, auch bei anderen Systemen gibt es natürlich viele verschiedene kleine Tools, aber die Integration in den Browser ist natürlich optimal, und das ist das, was ich eine Rückeroberung der Privatsphäre nenne, nämlich in öffentlichen Netzwerken verschlüsselt zu kommunizieren, damit eben auch diesen und vor allem diesen Analyse-Tools eben hier ein Riegel vorgeschoben wird. Ja. Klar ist, und das sollte man sich auf jeden Fall merken, dass dieses Verfahren nicht geeignet ist, um wirklich extrem geheime Nachrichten zu verschicken, ja. Denn wie gesagt, der Angriff auf ein solches System ist relativ einfach. Auch kann ich jetzt momentan noch nichts dazu sagen, wie sicher der Algorithmus ist, der da benutzt wurde und welcher Algorithmus überhaupt benutzt wird. Ja. Und dennoch ist das eben besonders gut, wenn man bei Social Networks aktiv ist, einen kleinen oder auch größeren privaten Bekanntenkreis eine Nachricht übermitteln will und damit auch die internen Tools von Facebook und Twitter, die eben Nachrichten auswerten, quasi umgeht durch diese Verschlüsselung. Damit kann Facebook und Twitter und die ganzen anderen Dienste eben nichts anfangen. Übrigens auch bei Google Plus natürlich, ich weiß gar nicht, warum das hier im Text nicht erwähnt ist, in dem Artikel. Natürlich funktioniert das auch bei Google Plus, selbe wie gehabt, ja. Und da macht es sogar sehr großen Sinn, weil man da sehr lange Nachrichten auch machen kann, die man dann eben hier mit diesem Shadow Crypt absolut genial verschlüsseln kann, ja. Da sind die Analyse-Tools natürlich draußen, weil die ja, da wird ja diese Verschlüsselung, sei sie noch so schwach, ja, nicht gehackt. Das wäre viel zu aufwendig, würde viel zu viel Rechenleistung verbrauchen und wäre vermutlich auch illegal, ja, zumindest in den meisten Ländern. Ja. Und damit ist man außen vor. Ja, natürlich kann es sein, dass der ein oder andere Social Network-Anbieter das verbietet in seinen AGB demnächst. Ja. Aber im Moment ist es wohl kaum ein Problem. Wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall empfehlen für nicht sicherheitssensitive Sachen, aber um eben hier die Analyse-Tools, die Marketing-Tools, die Spam-Tools und auch die der Auswertungswahn der Anbieter hier zu stoppen, ist das allemal geeignet. Und im Prinzip theoretisch, ja, würde dafür sogar reichen, wenn man zum Beispiel auf seiner privaten Seite das Passwort sogar veröffentlicht, ja, und dann eben diesen Leuten sagt, oder allen Leuten public sagt, ja, benutzt dieses Shadow Crypt, das ist das Passwort, dann könnt ihr meine Tweets lesen, aber ausgewertet werden die dann eben trotzdem nicht bei Twitter und Co. Ja, und das ist eine Sache, wo man sich überlegen kann. Ja. Ich finde es ganz cool. Und das ist durchaus eine Rückeroberung von der Privatsphäre im öffentlichen Raum. Das ist etwas, was mich besonders freut, dass das vielleicht jetzt etwas in den, ja, so ein bisschen näher Richtung Mainstream rückt. Ja. Shadow Crypt, Chrome Extension, muss ich auch mal installieren. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht installiert, aber dann muss man das mal genau angucken, klar. Ja. Wie wichtig das zum Beispiel auch ist, allerdings jetzt nicht hier mit Shadow Crypt, sondern eine starke Verschlüsselung mit BGB, mit PGB, GBG, unter Umständen, zeigt auch mal wieder die unverhohlene Aussage, ja, hier jetzt auch von der GCHQ, die Fratze der Geheimdienste wird mal wieder klipp und klar offengelegt, ja. Nach der NSA fordert auch der GCHQ-Chef natürlich, dass Google und Apple eben nicht mehr so gut verschlüsselt, nur noch so gut, dass eben der GCHQ und die NSA da rankommt oder dass eben im Vorfeld da mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet wird, ja, damit die Geheimdienste auf die Daten zugreifen können. Das ist unglaublich, das ist unverfroren und man sollte mal hier klarstellen, dass die Geheimdienste eben nicht das Recht haben, private Informationen einfach so abzurufen, ja. Und man muss es auch denen nicht unbedingt leicht machen, ja. Im Gegenteil, man sollte es ihnen so schwer wie möglich machen. Das kostet nämlich Geld, das kostet Aufwand und irgendwann ist auch eine solche Sache dann irrelevant und nicht mehr notwendig. Es ist nämlich auch nicht notwendig. Hier brennt ein Machtkampf, ja, hier tobt ein Machtkampf zwischen der freien Meinungsäußerung und der der Kontrolle der Geheimdienste. Ich möchte nicht mal sagen der Regierung, weil manchmal, besonders in den USA, hat es für mich den Anschein, als ob die Regierung die Kontrolle über die Geheimdienste schon längst verloren hat. Ja. Und deswegen sind auch solche Beteuerungen von Obama und Co. ja, vollkommen irrelevant. Die Geheimdienste machen einfach so weiter, wie sie lustig sind. Eine Kontrolle gibt es nicht. Und wenn, dann ist diese Kontrolle ineffektiv. Das hat man immer wieder gesehen. Auch beim BND hat man das gesehen. Deswegen gibt es nur eine Antwort der Benutzer. Ja, eine komplette Verschlüsselung, eine Absicherung der Daten. So, nur so kann man seine Privatsphäre gegenüber auch den Geheimdiensten schützen. Warum man das tun soll, ja, da könnte man jetzt einen riesigen Vortrag halten. Aber es ist, sagen wir mal, ganz verallgemeinert und einfach gesagt, zum eigenen Schutz sollte man eben seine Informationen von Regierungsstellen so gut wie es geht fernhalten. Ja? Denn nur dort findet eine relevante Verarbeitung dieser Daten statt. Ja, ich habe schon mal gesagt, wenn Google, also nehmen wir mal an, Google würde wirklich, wäre fähig, was ich stark bezweifle, oder Apple, ja, was ich sehr stark bezweifle, wäre fähig, die Daten wirklich gegen allen Zugriff von der Regierung abzuschirmen. Ja, Apple sagt das zwar, das ist aber natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen, dann wäre diese Unternehmung illegal und würde, das sieht man jetzt ja nach den Reaktionen sogar, wo die sagen, wir wollen nur standardmäßig verschlüsseln, ja, auf den Geräten der Nutzer beispielsweise. Da und schon gibt es so eine Reaktion, also wenn sich da Apple absolut dagegen wehren würde und keine Informationen an Regierungsstellen herausgeben würde, dann wäre das Ende der Firma, wäre zu, die wäre dicht, die wäre nämlich illegal. Ja? Und der Chef könnte sogar ins Gefängnis kommen dafür. Und deswegen ist es aber eben so, dass man hier, wenn Google kommt und sagt, guck mal, du hast so und so viele Mails von diesen, die in der Sorte drin, jetzt schicke ich dir mal Werbung für das, ne? Was weiß ich, guck mal, der fährt ständig nach Saudi-Arabien, das ist ja interessant, dann schicken wir dir ja regelmäßig neueste Erkenntnisse oder neueste Infos über Reisen und Angebote nach Saudi-Arabien, ja, dann sage ich, okay, naja, brauche ich nicht, interessiert mich eigentlich nicht, aber was soll's, oder ich freue mich sogar drüber, hey, cool, guck mal, das Angebot, da kann ich wieder was sparen, zack, ja, letzteres, denke ich, wäre für mich sehr interessant, also ich meine, das Angebot, ja, ich lehne die Angebote nicht ab, Saudi-Arabien kenne ich nur aus dem Prospekt, für den Geheimdienst ist es zum Beispiel aus einem ganz anderen Grund interessant, wenn jemand ständig nach Saudi-Arabien fährt. Ihr lacht? Ja, dann lacht man weiter. Es ist auch schon interessant für die Geheimdienste und die Fluggesellschaften, was ihr auf einem Flug esst. Wenn ihr zum Beispiel Halal bestellt, ja, dann ist das schon mal verdächtig. Ne? Vielleicht nicht so verdächtig, wenn ihr Koscher bestellt, dann ist das alles okay, denke ich. Ja. Kriegt ihr vielleicht Bonusmeilen oder so. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist wirklich so, dass sich diese Leute, die Geheimdienste und auch hier in dem Fall die Fluggesellschaften zum Beispiel für das Essen interessieren, was sie bestellen und da eben Rückschlüsse ziehen, ja, wie ihr eingeordnet wird. Das ist traurig, aber es ist wahr und das wird auch immer so sein. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ja, das ist den Geheimdiensten ihr Job, einzusortieren, zu kategorisieren, in Schubladen zu stecken und dann eventuell zu agieren. Und wie schnell man eben da ruckzuck in eine falsche Schublade gesteckt wird, da braucht nur was zu passieren und ruckzuck, bam, ja, ist vielleicht genau das Profil, das man hat, so verdächtig, dass man dann jede Menge Ärger kriegt, jede Menge Stress kriegt. Und zum Beispiel auch dann am Flughafen, wie das auch schon passiert ist, wenn man dann in die USA fliegt, auf einmal, ja, festgehalten wird, festgenommen wird, und da massiven Druck 24 Stunden verhört wird, ja, und dann wieder zurück verfrachtet wird, was gar nicht so einfach ist, weil dann die Fluggesellschaften sich weigern, so ein Passagier an Bord zu nehmen, ja. Super, ne? Also es ist schon wirklich ganz, ganz schlimm und die schlimmsten Horror-Stories von früher sind heutzutage nur noch untertriebene Lappalien zu dem, was wirklich passiert. Ja, so ist es. Mittlerweile in der letzten Zeit gab es ja genug dokumentierte Fälle darüber. Deswegen Privatsphäre, Schutz der Daten, wichtig gegenüber der Regierung. Viel, viel wichtiger als gegenüber von privaten Firmen. Nur, dass die privaten Firmen die Daten momentan bei unserer Gesetzeslage oder bei der Gesetzeslage allgemein weitergegeben werden muss an die Regierung, an die Geheimdienste. Ja, und das ist das Problem. Und deswegen hilft nur Verschlüsselung. Dann können nämlich euch beide, ja, da hätte ich fast wieder Kraftausdrücke benutzt, dann können euch beide nämlich gern haben, ja, und fertig. Da muss eben der Betreiber die verschlüsselten Daten an die NSA geben und dann geht's ja cool und die können dann weinen, weil sie die Daten nämlich nicht entschlüsseln können. So sieht's nämlich aus. Das ist die Realität. Alles andere ist Wischiwaschi. Ja. Selbst Edward Snowden hat eindeutig gesagt, GBG ist überhaupt nicht gehackt. Das kann nur entschlüsselt werden eben durch Social Engineering, durch andere Wege, die aber viel zu abstrakt sind, als dass sie für einen normalen Menschen betreffen kann. Also wenn jemand nicht gerade so hoch eingeordnet ist auf der Fahndungsliste wie Osama Bin Laden, sollte das also kein Problem sein, ne? Das zu verschlüsseln. Da werden die dann auch nicht so aktiv, weil es eben nicht relevant ist, sozusagen. So, also GCAQ, FU, ne? Zu dem Thema. Ja, Privatsphäre hat eigentlich nichts damit zu tun, jetzt mit Musik hören und so, ja. Es sei denn, man könnte hier irgendjemand unterstellen, auch anhand seinem Musikgeschmack vielleicht Rückschlüsse auf seine Intentionen oder seiner persönlichen politischen Ausrichtung und so weiter, ja. Das ist vielleicht gar nicht so abwegig. Also die NSA wird bestimmt sich interessieren, wenn man, ja, sagen wir mal, muslimisch orientierte Musik gibt es überhaupt sowas, keine Ahnung, ja. Oder hier vielleicht auch einige Stellen, wenn man so ja, linksradikale Bands oder rechtsradikale Bands anhört, das ist doch, also seht ihr, ne? Überall kann das passieren, überall kann das passieren. Aber also bei mir würdet ihr ganz, ganz schlecht eingeordnet werden, wenn ihr Taylor Swift Musik hört. Ja, also da wärt ihr bei mir auf der schwarzen Liste und ihr dürftet garantiert kein Flugzeug mehr betreten. Ja. Aber zum Glück habe ich ja nichts zu sagen. Ne? Aber Taylor Swift hat was dazu zu sagen, nämlich dazu, dass auf Spotify Lieder von ihr zu hören sind. Einfach so, im Streaming. Das mag Taylor Swift natürlich gar nicht. Da frage ich mich natürlich, hat jetzt Taylor Swift Spotify einen Gefallen gemacht, ihre Musik nicht mehr bei Spotify zu bekommen ist? Naja, Spotify bietet sich an natürlich, klar, ja, und macht so eine Art Liebeserklärung an Taylor Swift, ja, dass sie doch wieder zurückkommen soll zu Spotify, ja. Also ich bin ja froh, ja, wenn sowas nicht aus Versehen gefunden werden kann, Taylor Swift Musik in meinem Streamingdienst, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht dazu. Nein, ich gebe es auch nicht ein bei dieser. Nicht, dass die dann denken, ich würde hier auf Musik von Taylor Swift stehen und mir dann immer wieder Dinger schicken. Ach, seht ihr? Da ist es schon wieder, ne? Ich gebe ein paar Mal zu oft Taylor Swift ein, da Musik suche. Und schon werde ich bombardiert mit den Neuerscheinungen von Taylor Swift. Um Himmels Willen. Ja, gut, dass das offenbar jetzt vorbei ist bei den Streaming-Diensten. Denn nach Spotify war ja Taylor Swift auch schockiert, dass noch mehr Lieder von ihr bei Spotify und auch bei anderen Streaming-Diensten sind und will jetzt rigoros dagegen vorgehen, dass sie nicht mehr gestreamt wird. Ja, mein gut. Sie tut der Welt vielleicht damit einen Gefallen, ja, den Fans allerdings nicht. Ja, die sehen das natürlich logischerweise ganz anders und das muss man jetzt Spaß beiseite natürlich auch sagen, dass es ein herber Verlust ist für die Fans. Allerdings würde ich mir da auch mal überlegen, ich weiß, das Fantum ist unerschütterlich natürlich, aber ich würde mir mal überlegen, was das bedeutet, wenn man von seinem Idol so in den Arsch getreten kriegt, ja, Entschuldigung, so in den Hintern getreten kriegt, ob der Mensch dann noch wert ist, überhaupt bejubelt zu werden, oder ob man vielleicht sich nicht getäuscht hat da bei so jemanden. Aber naja, okay, ist ja okay. Ich weiß, das Phantom gewinnt natürlich. Da wäre dann, da wird dann lieber gegen Spotify gehetzt. Ja, was? Die Musik von meinem Künstler wird abgewertet. Ja, nur, tja, dass es eben genau umgekehrt ist. Das beweist jetzt auch ein Musikverlag in Europa, der international tätig ist. Und zwar nennt sich da dieser, ach, wie heißt denn der nochmal? Das ist ein Musikverlag. Ja, Kobalt, genau, Kobalt. Und dieser Musikverlag hat jetzt das erste Mal, als erster Musikverlag, mehr Geld von Spotify eingenommen, ja, als von iTunes. Ja. Und das bedeutet, dass Spotify sehr wohl zahlt an die Musikverlage und über diesen Umweg natürlich auch an die Künstler, ja, klar. iTunes zahlt nicht direkt an die Künstler normalerweise, sondern auch über die Verlage, über die Labels und so weiter, die unter Vertrag eben sind. Und da muss man sagen, ja, sollte vielleicht Taylor Swift nochmal überdenken. Sie straft hier nicht nur die Fans, sondern auch das eigene Label, beziehungsweise sich selbst, ja. Wenn in Zukunft eben die Einnahmen fallen, dann deswegen, weil das Streaming wegfällt. Vollkommen blödsinnig. Da hat sie wahrscheinlich von irgendeinem Dinosaurier von Plattenmanager ja mal wieder was ins Ohr gesetzt kriegt. Das Püppchen ist wahrscheinlich gar nicht fähig, allein die Windungen des Musikbusiness zu durchschauen, ja, und weiß vielleicht noch nicht mal, was Streaming ist. Weil, wie, Streaming, das ist nicht von Apple, dann ist es böse. Ja, warte mal, wenn das iTunes-Streaming kommt, dann ist das Püppchen gleich wieder da, ja. Weil Apple ist ja cool, ne? Hipsterbraut, sag ich nur. Hipsterbraut. Weia. So, bevor ich jetzt komplett die Fassung verliere, gehe ich mal weiter zur nächsten Meldung, obwohl das vielleicht nicht so gut ist, weil da könnte ich auch die Fassung verlieren, ja. Springer und die Show um Google. Ha! Diese Ironie, ja, geht weiter. Erst Leistungsschutzrecht, ja, wir wollen, dass ihr zahlt, wenn ihr unsere Ergüsse auch nur in winziger Form, in winzigen Snippets, ja, Ausschnitt, ein paar Text, ein paar Worte erwähnt, dann wollen wir Kohle haben. Ja. So, Google sagt, okay, gut, ihr wollt Kohle, dann tut uns leid, wir wollen nicht zahlen dafür, ja, weil das, wenn wir das so nicht einsehen, Zitatrecht etc. Und weil wir das auch nicht machen können, wir bieten ja den Dienst auch kostenlos den Kunden an. Also dann gut, könnt ihr halt unsere, werden wir euch nicht mehr veröffentlichen, werden wir eure Snippets nicht mehr veröffentlichen. Wenn ihr aber das haben wollt, dass ihr es trotzdem könnt, ja, dass es trotzdem ist, damit ihr Traffic bekommt, weil ist ja bekannt, ja, dass es was bringt, wenn hier die News gesucht wird, offenbar, ja, weil es noch zu stark gezweifelt, aber egal. Ja, dann müsst ihr hier was ausfüllen und müsst einverstanden sein, dass wir es weiterhin kostenlos machen können, auch wenn es das Leistungsschutzrecht jetzt gibt. Ja. Viele haben dann das gesagt, haben sich da verpflichtet auch da und haben gesagt, ja, okay, ist jetzt Blödsinn, also wir machen es trotzdem, weil uns sind die Millionen von Anfragen, die Google zu uns schickt, wichtiger als jetzt die paar Worte, die wir da dann als Werbung quasi raushauen können. Werbung sag ich, ne, das sagen die natürlich nicht. Ja. Ich sag, das ist kostenlose Werbung von Google. Aber okay. Ich wäre froh, wenn die Snippets meines Blogs und hier vom Podcast, ja, bei Google News oder bei Google prominent platziert wären. Ja. Die dürfen dann auch ein ganz großer Snippet dann nehmen. Ja. Nun, so einen ersten Abschnitt dürfen sie komplett nehmen von mir aus. Hm. Aber nee, ne? Da muss man schon ein bisschen größer sein, dann klappt es. So. Und ja, dann sagt Springer und einige wenige Verlage, okay, nee, das lassen wir uns nicht gefallen, wir bleiben dabei, ja, Leistungsschutzrecht, entweder ihr zahlt oder ihr dürft das nicht veröffentlichen. Google sagt, okay, dann veröffentlichen wir es nicht. Ja, kurz vor knapp kommt dann Springer und sagt, wir machen's, ja, zähneknirschend, ne? Erstmal für ein paar andere Sachen. Jetzt knickt Springer komplett ein und gibt auch Welt.de und Autobild und Computerbild und so weiter frei, dass Google das trotzdem kostenlos, trotz Leistungsschutzrecht, machen kann. Und dann wird geweint, jetzt wird auf die Tränendrüse gedrückt. Oh, der arme kleine Springer Verlag muss sich jetzt dem großen Konzern Google, ja, beugen. Hat keine andere Wahl, ja, damit sie nicht komplett in der Bedeutungslosigkeit versinken, und muss sich dann halt trotzdem dem großen Google unterwerfen und erlauben, die Inhalte zu veröffentlichen. Was ist denn das für ein Dreck? Was ist denn das für ein Mist, muss ich das sagen? Der arme kleine Springer Verlag ist selbst sowas wie ein Monopolist, ja, wenn man es auf Marktanteile mal sieht. Es ist unglaubliche Frechheit, hier das Opfer zu mimen und andere dazu zwingen, etwas zu kaufen. Ja? Jedem muss selbst überlassen bleiben, ja? Ob man solche geistigen Ergüsse gegen Geld veröffentlichen will. Auch Google, auch wenn Google groß ist. So einfach geht es nicht. Weil man hat jahrelang versäumt, selbst was auf die Beine zu stellen. Man hat immer nur gejammert und jetzt will man Geld von jemand, der besser ist, weil er besser ist, weil er etwas geschafft hat, was sonst eben in Europa keiner geschafft hat, muss man neidlos eingestehen. Und das, was hier, die Snippets, das war früher als Werbung. Da hat man früher dafür gezahlt, dass das jemand veröffentlicht. Gezahlt. Noch heutzutage müssen Autoren manchmal, ja, sehr viele Knebelverträge abschließen, um zum Beispiel irgendwo prominent platziert zu werden, wo dann zum Beispiel auch sogar so ein ganzes Kapitel auch erstmal abgedruckt wird. Dafür zahlen Verlage, dafür zahlen Autoren. Und hier wird jetzt durch ein Gesetz soll erzwungen werden, dass man für diese kostenlose Werbung sogar selbst noch was zahlen muss. Das heißt, man macht für jemand Werbung und muss dafür auch noch Geld zahlen. Und dann jammert man, wenn jemand sagt, nö, wir wollen aber dafür kein Geld zahlen, dann zeigen wir eure Sachen nicht mehr. Ja? Und dann wird hier auf die Tränendrüse gedrückt, so unter dem Motto, wir können uns ja nicht wehren gegen die Großen. Ja, dann erstmal Springer zerschlagen, komplett zerschlagen, diese ganz kleine winzige Dinger sind, dann könnte man sich vielleicht beschweren über das große Google, ja. Aber das muss man gar nicht. Das Ganze ist natürlich hier eine Farce, die nur so vor Blödsinn tropft, muss ich sagen. Ja. aber ich darf mal zitieren von diesem Döpfner. Ja, also den Namen, der wird bei mir im Gedächtnis eingebrannt bleiben. Döpfner. Ja. Das ist vielleicht der erfolgreichste Misserfolg, den wir je hatten, so traurig es ist, aber wir wissen jetzt sehr präzise, wie massiv die Folgen der Diskriminierung sind, wie sich die Marktmacht von Google tatsächlich auswirkt und wie Google jeden bestraft, der ein Recht wahrnimmt, das der Deutsche Bundestag ihm eingeräumt hat. Ist der eigentlich blöd? Ich muss mir gerade fragen, ist der blöd? Ja? Also es darf ja wohl nicht wahr sein. Was wird denn hier verdreht? Das Recht, das ist unfassbar. Der Deutsche Bundestag hat nie ein Recht eingeräumt, dass man anderen seine Produkte aufdrücken darf und dafür Geld verlangen kann. Das gibt es nicht, ja. Sondern nur, dass wenn Google das benutzt, ja, dann kriegt man Geld. Das war zwar an sich schon blöd genug, dass man das gemacht hat. Ja, es war ja klar, die Folgen waren abzusehen. Ja? Aber es ist eindeutig, dass hier probiert wird, jemand zu zwingen, etwas zu kaufen. Wenn der das nicht will, dann wird gejammert. Jetzt kauft er es nicht mehr, der lässt sich nicht erpressen. Unglaublich. Ja. Also, ich hoffe, dass unsere Politiker nicht so blöd sind und das genau jetzt analysieren, was dieser Mumpitz hier eigentlich darstellt. Ja, so. Also das musste mal so klar gesagt werden. Ja, ein bisschen Kritik muss da erlaubt sein. Und ich denke mal, da kann sich jetzt jeder selbst was denken. Die Nachrichten bzw. die Reaktionen in Social Networks wie Twitter, Google Plus und so weiter sind natürlich eindeutig. Ja, Springer macht sich zum Affen. Ja, die Leute kapieren's, Springer offenbar nicht. Das ist natürlich das beste Rezept, nicht Google, sondern das ist das beste Rezept dafür, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, wenn nämlich die Leute etwas kapieren, was so diese Dinosaurier nicht kapieren, dann ist man kurz vorm Aussterben. GTA 5 auf PS4 und Xbox One, um ja jetzt wieder zum positiven Thema zu kommen, ja. Warum ich das kaufen werde, ja, obwohl ich es schon hab auf der PS3. Ja. Ihr habt vielleicht, wenn ihr den die Reviews wochen sich länger verfolgt, ja, habt ihr wahrscheinlich meine wütende Aussage gehört, ja, als damals GTA 5 auf der PS3 herauskam und nicht auf der PS4. Weil die ist damals neu erschienen, die PS4, und dann habe ich natürlich gehofft, GTA 5 kommt auf die PS4, da hole ich mir eine PS4, GTA 5 und bin froh und glücklich, ja. Stattdessen musste ich meine seit 2 Jahren kaputte, damals, ja, seit 2 Jahren kaputte PS3 durch eine neue PS3 ersetzen. Ich wollte eigentlich gar keine PS3 mehr. Weil GTA 5 wollte ich auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ne? So. Und das ist jetzt natürlich hier angekündigt worden, dass GTA 5 für die PS4 mit vielen, vielen, vielen Verbesserungen, ja, viel bessere Grafik, bessere Flora und Fauna, ja, mehr Wildleben, der Verkehr auf den Straßen ist deutlich angereichert worden, stärker geworden, realistischer geworden, ja. Also wenn es da regnet nachts, bei GTA 5 auf der PS4, dann ist das ein wahrer Augenschmaus, ein Realismus, den man eben auch bisher noch nicht kannte. Nichts anderes hat man natürlich auch erwartet dann von GTA 5 auf der PS4 und das wird auch hier tatsächlich erfüllt. Aber das ist nicht das Einzige, was eben mich dazu bringt, sicherzustellen, dass ich GTA 5 auch auf der PS4 hole. Denn zum Beispiel auch der First-Person-Mode. Ja, zum ersten Mal kann man richtig wie in einem First-Person-Shooter eben GTA 5 spielen. Und das gibt ein vollkommen neues Erlebnis, wie man auch in dem Video sehen kann, das Rockstar vor kurzem veröffentlicht hat. Ja. Es ist einfach fantastisch. Das sieht man übrigens auch noch in einem anderen Video, wie die Unterschiede sich gestalten, grafisch und auch eben spieltechnisch, wenn man so will, weil diese gesamte Umgebung hat natürlich auch Einfluss auf das Spieleverhalten. Ja. Deswegen wird's ganz sicher eben die PS4 gekauft, sobald Uncharted 4 draußen ist und dann wird auch GTA 5 gekauft. So lange kann ich noch warten. Das ist auf jeden Fall eine riesen Geschichte und ich brauche das Teil auf jeden Fall. So irre realistisch wird das, ist es wirklich Wahnsinn. Außerdem gibt es noch einen kleinen anderen Grund, aber das ist nur so ein kleiner Zusatz, vielleicht so ein kleiner Tropfen, ja, der das Fass dann eben endgültig zum Überlaufen bringt, ja, nämlich, dass die PS4 nicht abwärtskompatibel ist zur PS3. Und für zwei Konsolen in meinem Wohnzimmer habe ich keinen Platz. Aber GTA 5 will ich auf jeden Fall im Wohnzimmer spielen. Ja. Und deswegen auch braucht die PS4 ein GTA 5 natürlich. Ja. Und wie warte ich schon auf GTA 6? Aber das wird noch dauern. Lange. Aber vielleicht gibt es noch GTA 5 Stories. Ja. Das wäre nicht schlecht. Tja, vorhin habe ich schon gesagt, vorhin habe ich schon gesagt, von GnuPG als wirklich sichere Verschlüsselungsmethode, damit das auch so bleibt. Kam jetzt dieses neue Release GnuPG 2.1.0 heraus, ja. Dieser bietet neben vielen Verbesserungen und Sicherheitsfixes, ja, auch eine ganz tolle Neuerung, nämlich die Einführung von Elliptic Curve Cryptography, ja, ECC, das soll wesentlich sicherer sein als das traditionelle Verfahren für eben diese asymmetrischen Verschlüsselungen, RSA, ja, weil dort sind eben die Schlüssellängen sehr, sehr groß und das gibt ein paar Probleme. Ja. Mit diesem ECC können die Schlüssel wesentlich kürzer sein und mindestens so sicher, teilweise sogar noch sicherer oder eigentlich noch sicherer. Und das zeigt, das bringt dann auch sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Im Moment stehen zwar nur zwei Verfahren zur Auswahl für diese Verschlüsselung, ja, die, naja, sagen wir mal, ein paar Bedenken mit sich bringen, ja, aber das wird sich ändern. Curve, ein weiterer, ein weiterer Verschlüsselungsmodus steht zwar momentan in dieser Version noch nicht zur Verfügung, aber später hinaus soll Curve auch statt für nur für den Signaturschlüssel eben auch für die Verschlüsselung an sich eingesetzt werden. Das soll auch dann Standard werden. Aber jetzt auf jeden Fall schon deutlich sicherheitstechnisch verbessert, die Version 2.1 und deswegen ruckzuck. Ich kann noch nichts sagen zur Backward Compatibility, weil da muss ich erst nochmal gucken. Ich habe selbst noch nicht installiert. Da bin ich auch ein bisschen auf die, auf den, wie heißt es nochmal, Distributionsanbieter angewiesen, ja, dass der auch dann die neue Version einpflegt. Aber ich denke mal, das wird nicht mehr lang dauern. Ich werde in der nächsten, einer der nächsten Sendungen nochmal darüber sprechen dann. Ja, dann noch gibt's noch einen Nachtrag zu der Oettingers Pseudokultur-Flatrate, ja, die ich letztes Mal erwähnt habe. Und zwar gab's da ein paar interessante, Einlassungen, sage ich mal, ja, von Spike. Ja, der hat nämlich hier gesagt, ich fasse es mal kurz zusammen eben, dass es ja, also, dass auch beim Hobby eben Kosten entstehen können, ja, dass viele Podcaster eben auch Flatter oder auch eine Amazon-Wunschliste haben, ne? Manche tun auch ganz harte Werbung schalten und auch eine Extra-App anbieten, ja, mit der man eben Abos abschließen kann. Und in den USA ist man dann halt schon ein bisschen weiter. Dort sind eben die Podcasts manchmal richtig professionell. Und das ist absolut richtig. Ja, absolut richtig. Und natürlich ist es sogar schön, wenn Podcaster, Blogger und andere Content-Anbieter im Internet Geld verdienen können mit ihren Sachen, weil natürlich kann aus Erfahrung sagen, das ist eine Riesenarbeit, was man da so hinter eine halbe Stunde oder eine Stunde Sendung, wenn man die vernünftig machen will, ja, auch wenn es nicht unbedingt professionell ist, ja, aber wenn man sie eben gewissenhaft machen will, dann steckt da eine ganze Menge Arbeit dahinter. Tagelang wird zum Beispiel hier für eine Folge hier recherchiert. Ja. Und das ist schon richtig, dass dann auch Geld abfallen kann. Aber es muss freiwillig sein. Ja, wenn jemand was spendet, ja, vielen, vielen Dank, wenn jemand was spendet, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man vor die Wahl gestellt wird. Entweder hören, ja, oder nicht hören. Also entweder bezahlen und hören oder nicht hören. Und das ist ja das Problem, was dieser Vorstoß von Oettinger über mit seiner Vorstellung vom Bezahlinternet eigentlich vorschwebt. Ja. Aber ganz klar ist, dass zum Beispiel Podcaster wie ich niemals auch nur einen Cent von einem solchen von solchen Einnahmen, von so einer solchen Kultur-Flatrate sehen werden. Ja, wohin das Geld verschwindet, ich weiß es nicht. Vermutlich eben die Verwertungsgesellschaften werden das kriegen, ja. Und wieder nur die, die dann eben auch bei der Verwertungsgesellschaft angemeldet sind. Das wollen aber aus gutem Grund viele nicht. Denn die Einschränkungen sind einfach drakonisch und man verkauft da seine Seele, das geht überhaupt nicht, ja. Und das ist nicht nur so gesagt. Ich habe früher auch Musik gemacht. Auch viele Bekannte von mir machen Musik und der Trend geht ganz klar dahin, die zum Beispiel die Alben nicht mehr unter einer GEMA-Lizenz zu veröffentlichen und lieber auf die GEMA-Einnahmen zu verzichten, dafür aber Herr der eigenen Musik zu bleiben. Ja, und das ist auch viel, viel wichtiger für viele Künstler. Ja. Aber um jetzt mal hier beim Podcast zu bleiben, was viel wichtiger wäre, ja, also zunächst mal alle relevanten großen Podcasts auch in den USA sind kostenlos zu empfangen. Ja, Twit TV, Android Central, Revision Free, die haben alle Podcasts, Revision Free und Twit TV, sogar sehr, sehr viele, und die sind alle kostenlos zu empfangen. Ja. Und das hat einen guten Grund. Ich finde, es hat nämlich nicht nur den Hintergrund, dass die Leute einfach es auch gewohnt sind, zum Beispiel vom TV her, dass man es das kostenlos bekommt, sondern eben auch, weil man ja auch ein Publikum erreichen will. Und wenn man nur noch zahlendes Publikum erreicht, ja, dann gibt es Stagnation. Und man kann natürlich sagen, okay, wenn man als einziges Ziel hat, jetzt zum Beispiel seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ja, dann mag das sinnvoll sein. Aber das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn eben nämlich dann nicht genug Leute dafür auch bereit sind, tatsächlich Pflichtzahlungen zu machen. Wie gesagt, wenn das freiwillig passiert, ist es was anderes. Aber wenn Oettinger ja wirklich ernsthaft, ja, ernsthaft für die Anbieter, für die Macher, für die Podcaster, für die Leute, die eben was anbieten im Internet, wenn er dafür ernsthaft eintreten würde, dann würde er die drakonischen Gesetzesbeschränkungen, die es gibt, ja, abschaffen. Beispielsweise die Gewerbepflicht für solche Inhalteanbieter, die eben wie viele Podcaster privat, ja, das machen, aber mit einem kommerziellen Touch. Es ist zum Beispiel vollkommen normal in den USA, dass man als Podcaster Geld einnehmen kann, richtig gut verdienen kann, aber trotzdem kein Gewerbe anmeldet. Natürlich muss man die Steuern abführen bei der jährlichen Lohnsteuerabrechnung. Aber bei uns ist es eben nicht ganz so. Da muss man ein Gewerbe anmelden, da sind sehr viele Sachen zu beachten, da kommt man in ganz andere Schubladen. Und das sind eben die wahren Hürden. Das ist der Grund, warum es bei uns nicht so viele professionelle Angebote gibt in diesem Bereich. Und dieser Vorstoß, der hilft wieder nur den paar großen Verlagen und Musiklabels, Verwertungsgesellschaften und sonst niemand. Keinesfalls hilft es den einzelnen Machern von irgendetwas hier. Ja, und das ist eben das, was mich da fuchst, wo ich sag, das ist alles hier Schall und Rauch, was Oettinger hier vorbringt. Und es ist ja auch so, man sagt zwar, ja gut, im TV zahlt man ja auch GEZ-Gebühren. Ja, aber zum Beispiel für die Privaten zahlt man keine GEZ-Gebühr. Die GEZ-Gebühren sind ja nur für die Öffentlich-Rechtlichen, ja, um eine Grundversorgung zu gewährleisten. Die Privaten, die haben ihre Modelle anders gemacht, nämlich mit Werbung, ja. Da wird Werbung gezeigt im TV und im Internet wird offenbar hier verkannt, dass man genau so auch agieren muss, ja. Das Free TV ist in Deutschland sehr stark vertreten, das mit gutem Grund. Mag sein, dass es in anderen Ländern anders ist, aber eben in Deutschland nicht. Und viele Leute würden ihr TV nicht benutzen, wenn sie dafür noch mehr Geld zahlen müssten. Ja. Also jetzt sagen wir mal, wenn die jetzt für RTL nochmal 5 € im Monat zahlen müssten, ja. Gut, manche schon, aber nicht alle, ja. Das wäre eben genau das Problem. Aber das größere Problem wäre, dass viele Sachen eben nur noch für ein zahlendes Klientel verfügbar wäre. Das hätte gravierende Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Jetzt, wenn man das mal weiter spinnt hier, Internet, ja, man denkt, das Internet ist ja schon so groß, es ist noch gerade mal am Anfang, ja. In 20 Jahren werden, wie immer das Internet sich dann auch nennen wird, ja, werden die Leute die meisten Informationen über das Internet bekommen. Und wenn wir dann eine Zweiklassengesellschaft haben, ja, so unter dem Motto, hier, richtige Infos gibt's nur gegen Bares oder nur gegen Geld und ansonsten bist du total uninformiert und kannst nicht mehr mitreden, das geht nicht. Dafür gibt's dann zum Beispiel auch sowas wie die Öffentlich-Rechtlichen, deswegen hat man das gemacht mit der GEZ-Gebühr. Aber das, was Oettinger hier vorschlägt mit dieser Pseudo-Flatrate, da, wie gesagt, da finden, weil die Struktur eben anders da ist, es gibt keine öffentlich-rechtlichen Anbieter im Prinzip im Internet, wenn man so will, sondern die Anbieter sind Leute wie du nicht, ja, wie jeder, der eben im Internet was schreibt, was veröffentlicht, was macht, ja, das sind die Leute und denen gehört das Geld, aber darf, die werden davon nichts bekommen. Und deswegen ist das vollkommen schlimm, was der Mann sagt. Ja. Wirklich. Ja. Doch. Jetzt hab ich's aber Oettinger gegeben. Hörst du Oettinger? Yeah. Ja. Übrigens, passend dazu ist Jeff Jarvis neues Buch erschienen, ja, Geeks Bearing Gifts. Ja, und das handelt genau davon, wie ihr vom Titel vielleicht schon erahnen könnt, handelt genau davon, dass man eben heutzutage im Journalismus anfangen muss, andere Geschäftsmodelle aufzubauen, dass man eben nicht mehr die alten Modelle mit hier hast du eine Zeitung, macht 1,50 €, ja, sondern dass man hier eben anders agieren muss, weil man kriegt auch nichts mehr, sagen wir mal, Physikalisches in die Hand. Ja, und das ist ja auch etwas, was eben bei den Menschen was auslöst, ja. Wenn ich mir etwas kaufe, wo ich in die Hand nehme, dann habe ich etwas in der Hand. Wenn ich mir ein paar Bits kaufe, ja, dann kann es so sein, dass die paar Bits wieder gelöscht werden von der Firma, wenn es deren nicht passt. Ich sage nur Amazon zum Beispiel, ja. Also, hier wird in dem Buch mal gezeigt, wie man vielleicht den Journalismus noch retten könnte oder wie der Journalismus untergeht, ja. Oder vielleicht ist es auch alles nur ein bisschen aufgebauscht, ja. Und es ist gar nicht so schlimm, weil es nämlich noch für sehr, sehr, sehr lange Zeit duale Systeme geben wird. Das heißt, dass es zum Beispiel eben gedruckte Presse gibt, die eben, für die Leute auch zahlen werden, ja, ganz egal, was im Internet alles veröffentlicht wird. Und das Internet, die Internetpublikationen, die eben in Anführungszeichen kostenlos sind. Ja. Gut, hier. Ja, Jeff Jarvis Buch Geeks Bearing Gifts gibt's im Moment nur in Englisch. Die Übersetzungen laufen aber schon. Wird es bei Amazon, Barnes & Noble und Google Play geben. Und auch gibt's auch als Paperback, ja, wenn ihr also das richtig in der Hand haben wollt, das Paperback gibt's als E-Book, ja, und auch eine Kombination von beidem, sehr interessant, ja, gibt's, also wenn ihr Paperback und E-Book haben wollt. Also, Artikel ist verlinkt, könnt ihr mal gucken. Heute habe ich sogar gar keine South Park Folge, weil ich glaube, die Ausführungen von Oettinger und von Taylor Swift und auch von Springer waren so lustig genug, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche heute kein lustiges Video mehr. Die Realität hat diesmal das eingeholt, South Park. Von daher, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, ja, könnt ihr mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben oder Twitter @Rio oder auch, ihr schreibt eine Mail rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Infos findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Dort findet ihr auch den GBG-Key, wenn ihr mir verschlüsselt eine Nachricht schicken wollt. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und hoffentlich bis nächste Woche und halt die Ohren steif. So, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht, was man auch nicht durcheinander bringen kann, aber so ist das nun mal, ne? Ja, unglaublich. Passiert. Also, tschüss.